world of cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Ja, wunderbar. Dann herzlich willkommen zu einem neuen Monero Mumble Stammtisch und zwar zu der November-Ausgabe. Heute am 8. November, leicht verspätet um 19.17 Uhr. Mit dabei sind der Grisha. Hallo Grisha. Hallo Till. Und unsere Gäste, wenn ihr euch mal kurz der Reihenfolge nach vorstellen würdet, so wie ihr im Jitsi seid, dann wäre der erste der Skiddy, der sich aber stumm gestellt hat und die Kamera aus hat und deswegen wohl nur passiv. Jetzt höre ich ihn. Ja. Hi Skiddy. Ja, ich weiß nicht, was ich zu meiner Person sagen soll. Ich denke, man kennt mich aus der Monero-Gruppe. Also du bist auch aus der Telegram-Chat-Gruppe. Genau, ja. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen. Dann der nächste in der Reihe ist der Paule. Hallo, Paule. Hallo, moin. Ich bin auch aus der Telegram-Gruppe. Ein Monero-Fan. Und der dritte Gast ist der Coach. Hallo, Coach. Schönen guten Tag. Ich komme auch aus der Monero-Telegram-Gruppe. Na, guck mal, da sind ja alle aus der Monero-Telegram-Gruppe außer mir. Naja, so ist das eben. So, aber fehlt nicht noch jemand? Schauen wir mal. Till? Was? Haben wir nicht jemanden vergessen? Den Alex? Sag, ja. Wo ist denn der Alex? Ich sehe, ach so, ja genau, der Alex, der wird leider vermisst. Wenn ihn jemand gefunden hat, er kann ihn gerne wieder bei uns abgeben. Irgendwie wie vom Erdboden verschluckt, der Junge. Genau, also wir haben gestern Nachmittag noch mit ihm gechattet, irgendwie so um 17 Uhr und seitdem ist er irgendwie verschütt. Ja. So, dann, Grisha, sollen wir erst die Themen einmal durchgehen oder direkt mit dem ersten Thema anfangen? Nee, erstmal alle Themen durchgehen. Von mir gibt es erstmal ein Update zu unserem Projekt TippXMR, dem Tippbot, mit dem man dann in Livestreams auch Monero als Zahlungsmittel akzeptieren kann. Dann sprechen wir über einen Bug, den es bei der letzten Hardfork im Oktober gegeben hat bei Monero, der das Netzwerk-Upgrade ein bisschen holprig gemacht hat. Des Weiteren wurden die Atomic Swap CCS oder das Atomic Swap CCS vollständig gefundet, wieder mal in kürzester Zeit. Und es gibt wieder einen Monero ASIC Miner. Buh, darüber müssen wir unbedingt sprechen. Machst du kurz weiter, Till? Ja klar, dann habe ich noch ein paar interessante Zahlen zum Thema Crypto-Jacking gefunden in einem Artikel, da werden wir kurz drauf eingehen. Dann haben die Financial Crimes Enforcement, das Financial Crimes Enforcement Network, das FinCEN, eine Strafe gegen einen Bitcoin-Mixer verhängt, da werden wir kurz drüber sprechen. Südkorea verbietet Privacy-Coins ab nächstem Jahr. Das US-Justizministerium hat einen Bericht zu Kryptowährungen veröffentlicht. Da gehen wir kurz drauf ein. Dann gehen wir noch kurz auf das Defacement von Trumps Webseite ein. Und dann haben wir noch ein Cake-Wallet-Bug, den der Grisha da mit reingenommen hat. Und dann haben wir noch das Update, das kommende für die CLI-Version von Monero, was bei GitHub schon getaggt wurde. Ja, dann würde ich sagen, Grisha, kannst du mit dem ersten Thema starten? Ja, viele Leute fragen mich schon immer spannend, hey, wie schaut's aus bei TippXMR? Wie weit seid ihr? Wann released ihr? Und meine Antwort ist leider immer die gleiche. Es dauert noch. Soon. Soon, weil immer wenn man irgendwas neues Feature macht, merkt man, hey, da kommt noch mehr dazu und wir müssen das noch mehr verbessern und irgendwie sicherer gestalten. Zu den ganzen Features kommt immer mehr Umstellung der ganzen Architektur. Also es ist ein Hin und Her und ein sehr komplexes Projekt mittlerweile. Mir fällt es schwer, noch an alle Gebiete so einen Einblick zu haben. Deswegen kann ich immer noch kein genaues Datum nennen. Das Gute ist, es funktioniert, was wir gerade machen. Oder es hat funktioniert, bis wir jetzt alles wieder kaputt gemacht haben und neu machen. Aber ich bin sehr happy, wie alles läuft, weil wir auf einem extrem professionellen Level arbeiten, wie ich finde, weil der dritte Programmierer bei uns halt schon sehr erfahren ist mit den modernsten Web-Technologien. Und ja, also ich bin weiterhin pumped für unser Projekt. Da fließt viel Zeit rein. Und das war's von dem Update. Und braucht ihr denn da irgendwie noch Unterstützung? Habt ihr da irgendwie gerade aktuelle Themen? Oder wie kommuniziert ihr überhaupt? Also nur intern oder habt ihr auch irgendwie so eine semi-öffentliche Gruppe? Nee, wir kommunizieren nur intern. Was vielleicht noch ganz interessant ist, dass wenn wir mal den Code final haben, mehr oder weniger, und ein Refactoring gemacht haben, dass wir dann gerne ein Sicherheitsreview haben oder ein allgemeines Code-Review von jemand, der sehr viel Erfahrung hat mit Backend- und Frontend-Anwendungen. Einfach, dass wir ein bisschen mit einem besseren Gefühl vielleicht live gehen können. Wollt ihr das als zusätzliches Crowdfunding machen, oder? Nee, da suchen wir jemanden, der das ehrenamtlich machen möchte. Also so auf freiwilligen Basis. Okay. Weil unser CCS hat das nicht vorgesehen. Und meiner Meinung nach haben wir da eh viel zu wenig verlangt, sage ich mal. Von daher eher jemand, der darauf Bock hat, einfach das so zu machen. Ja, aber ich bin weiterhin der Meinung, wir können das dieses Jahr noch schaffen. Aber ich will mich da nicht zu weit aus der Tür lehnen. Ich dachte ja schon, dass wir es im September, Ende September live schalten. Und da habe ich mich sehr geirrt. Okay. Gut, aber das GitHub-Repository können wir dann nochmal in den Shownotes verlinken. Also wer sich da über den aktuellen Stand informieren möchte, der sieht ja dann auch bei euch die aktuellen Aktivitäten in dem Repo. Ja. Da kann man ja dann am Ball bleiben. So, nächstes Thema hattest auch du auf die Liste gesetzt. Mhm. Also bei dem letzten Network-Upgrade gab es einen Bug, der dazu geführt hat, dass Nodes, die zu dem Zeitpunkt des Hardforks nicht synchronisiert waren, dass wenn die sich synchronisiert haben, dass sie bei dem ersten Block auf Version 14 hängen geblieben sind. Und die Erklärung dafür ist, dass ja bei Version 14 MLSEC-Transaktionen quasi unterbunden wurden und nur noch CLSEC-Transaktionen zulässig waren. Jetzt war es so, dass im Mempool sich noch zwei MLSEC-Transaktionen befanden und ich muss das jetzt auch kurz nochmal nachlesen, weil ich nichts Falsches sagen will dazu. Und zwar, eine Transaktion wurde verifiziert und die andere, und gleichzeitig wurde sie nicht verifiziert, als sie dann im neuen Block gemeint wurde. Das heißt, während sie im Mempool war, war sie noch gültig, aber in dem ersten neuen Block dann nicht mehr. So wie das ja auch eigentlich gedacht war. Aber es war nicht gedacht, dass die im Mempool sozusagen auch noch als gültig anerkannt wird. Ja, und das hat dazu geführt, dass die neuen Blöcke nicht akzeptiert wurden und dass ein Software-Update her musste, dass wir quasi diese Transaktion hardcoden und sie sozusagen zulassen. Was eigentlich ein Widerspruch ist im Regelwerk, weil man sich eigentlich darauf geeinigt hat, dass es ab besagtem Block 2.210.720 eben nicht mehr zulässig ist. Das hat dann auch so eine kleine Diskussion ausgelöst in der Monero Germany Telegram-Gruppe. Ich denke, mit der Lösung kann man leben. Und ja, so, also ein Bug in der Form wird nicht mehr vorkommen, weil jetzt dafür vorgesorgt ist, dass sowas nicht mehr passiert. Aber so ganz reibungslos lief es halt dieses Mal tatsächlich nicht, ne? Ja, also ich weiß, als das Ganze passiert ist, da hatten wir beide ja auch kurz telefoniert, ne? Und da war ja irgendwie Stand der Dinge, alle Wallets, die quasi zum Zeitpunkt dieser Blockhöhe online waren, die liefen Nodes. Danach auch weiter. Ja, meine ich ja, also alle Nodes. Mhm. Und die sich quasi nachträglich erst wieder synchronisiert haben, die sind hängen geblieben, ne? Ja, richtig, genau. Und weißt du, hatte das jetzt noch irgendwelche Auswirkungen auf irgendwelche Börsen? Also ist da, oder sind die jetzt alle wieder funktionabel und alles läuft und alles ist gut? Also mittlerweile ist alles gut, aber zu dem Zeitpunkt dort, ja, die Börsen müssten davon eigentlich auch betroffen gewesen sein. Ich meine, das auch irgendwie mitbekommen zu haben, dass eine Börse hat dann Monero erstmal komplett rausgenommen aus dem Handel. Kommt halt drauf an. Eigentlich sollten die Nodes der Börsen ja durchgelaufen sein. Andererseits habe ich halt auch bei Block Explorern gesehen, dass die Block Explorer darauf nicht klar kamen. Ne? Und viele Block Explorer sahen so aus, als kämen keine neuen Blöcke mehr. Also wer mal war ich kurz weg gerade? Ja. Ja? Ja. Ach, mein USB. Ich habe nichts mitbekommen, dass irgendwie bestimmte Börsen Probleme hatten, aber ich denke, weil eben auch diese Block Explorer Probleme bekamen, das ist schon möglich Nice. Ja. Grisha, ich weiß nicht, ob du uns hörst, aber dein Mikrofon ist auf jeden Fall, macht es seltsame Dinge. Also ich hatte das Problem auch mit den... Okay, ist er wieder da? Grisha? Ja? Okay. Jetzt höre ich dich wieder. Also dein Mikrofon spann gerade. Ja, das tut das jedes Mal bei jedem Podcast. Das nervt ein bisschen. Du bist jetzt auch sehr dumpf. Okay, also ich hatte das mitbekommen, also irgendeine Börse hatte wohl Probleme mit diesem Update. Was ich mir natürlich auch gut vorstellen kann, ist, also klar, die werden irgendwelche Monero-Nodes haben, die durchlaufen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die ein paar Nodes quasi so als Backup oder als Cold Storage betreiben, die halt nicht dauerhaft online sind und dass da dann auch Probleme aufgetreten sind. Und da wird es wohl den einen oder anderen erwischt haben. Aber ja, mein Stand ist eben auch, dass ja seit dem Update, was ja relativ zeitnah kam am 18. Oktober, dass seitdem alles wieder so flüssig funktionieren sollte, wie es vorher funktionierte. Ja, richtig. Das ist auch den Stand, den ich habe. Gut, gut. Okay, also wie gesagt, der neue Client ist seit dem 18.10. raus. Wer da irgendwelche Probleme bei der Synchronisation, bei der Blockhöhe, was war das? 2.221.720 hat, der kann sich dann da den aktuellen Client runterladen. Ich selber habe es ja auch so gemacht, also nachdem wir da telefoniert hatten, da zu dem Zeitpunkt war mein Node noch offline, den habe ich dann auch offline gelassen. Habe jetzt dieses Wochenende erst das Update installiert, so als Sendungsvorbereitung. Und ja, das hat sich einwandfrei synchronisiert und alles läuft. Übrigens in dem Zusammenhang auch, ich hatte ja beim letzten Mal eine Zahlung, die festhing, die nicht rausgegangen ist an unseren Tippbot. Das ist dann inzwischen auch in der Wallet also als failed markiert, aber die Gutschrift ist halt wieder da. Also die können wieder ausgegeben werden, die Moneros. Ich glaube, das war auch ein Software-Bug, der dann behoben wurde mit der Punkt 1 oder so. Ja, also ich weiß nicht, woran es lag, aber das hat auf jeden Fall, also ich habe da nichts verloren, sondern das war halt nur gesperrt für den Zeitpunkt und ist jetzt eben wieder released. Ich werde kurz mal ein Thema vorziehen, und zwar gibt es jetzt schon wieder eine neue Version von der Monero Node, und zwar ist das Version 0.17.1.3. Soweit ich weiß, ist die aktuelle Version 17.1.1. Also was da diese Punkt 1.2 ist, weiß ich nicht. Wurde jetzt anscheinend übersprungen. Was ist da neu? Es enthält Bugfixes, zum Beispiel, dass Transaktionen fehlschlagen und dass die Blockchain nicht ganz korrekt synkt und auch, dass es gibt auch Performance-Verbesserungen. Aber ein Datum hast du noch nicht irgendwo gelesen, ne? Also die Version wurde jetzt getaggt. Das heißt, die Binaries werden in den nächsten Tagen kommen und dann auch in die GUI-Version wandern. Ja. Okay. So, dann das nächste Thema ist auch wieder deins, ne? Atomic Swaps. Genau. Ja, genau. Der Herr H4SH3D hat ja dieses wunderbare Atomic Swap Proposal geschrieben und auch ja schon dieses Dokument dazu veröffentlicht. Und er hat stolze 2727 XMR gesammelt in wenigen Stunden. Das waren mehrere Tage. Ja, aber es ging. Nee, das ging eigentlich sehr schnell. Also ich habe regelmäßig reingeguckt und ich meine, es waren mehrere Tage, aber ich kann mich natürlich auch irren, aber. Also ich glaube, es waren höchstens 2 Tage. Und wenn man mal die Summe beim aktuellen Monero-Preis anschaut, sind es 272.000 ungefähr. Ja. Tendenz nach oben. Also schon eine stolze Menge, die da reingewandert ist. Aber eins muss man ja echt sagen, das CCS-Funding, das klappt schon ziemlich gut. Vor allen Dingen, wenn man ein gutes CCS vorbereitet und schreibt und das echt Sinn macht, dass irgendjemand da oder halt auch mehrere gibt's, die hauen da richtig rein und fanden diese Sachen. Ich meine, da war sie jetzt auch wieder, wie bei uns bei TippXMR der Fall, dass jemand halt auf einen Schlag richtig viel reingehauen hat. Da muss man sich auch echt mal geben. Da ist jemand auch sehr dran interessiert, dass wir diese Atomic Swaps zur Bitcoin-Blockchain hinbekommen. Wie war das denn? Also man sieht doch sogar die Contributor, ne? Also die Anzahl derer, die gespendet haben. Ja, aber du siehst nicht, wer und wie viel. Ja, genau. Aber ich weiß gar nicht. Ja, genau. 137 Contributors waren es da bei diesem Funding jetzt. Ich finde es dann immer ganz interessant, wenn man diese Zahl durch die Anzahl der XMR teilt, dann sieht man ja, wie viel der durchschnittliche Contributor dazu beigetragen hat. Dann sind das 20 Monero, die jeder da einzeln gespendet hat im Durchschnitt. Ja. Ja, dann also die Timeline für das Ganze, der hat das ja in 3 Milestones unterteilt. Einmal 6 Wochen, 14 Wochen, 12 Wochen, macht in Summe 32 Wochen, also knapp 7 Monate oder etwas mehr als 7 Monate. Dann ja, sollte das Ganze stehen. Das heißt, dieses Jahr ist damit nicht mehr zu rechnen, aber nächstes Jahr könnte es ja dann schon klappen. Ich bin sehr gespannt. In dem Kontext habe ich in der Sendungsvorbereitung noch ein Interview mit Joel Guga gefunden beim Monero Talk. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie in Erinnerung, als hätten wir das beim letzten Mal schon besprochen, ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall, dieser Monero Talk dreht sich dann eben auch zentral um das Thema Monero Atomic Swaps. Und ja, wird auch mit verlinkt in den Shownotes. Wenn ihr wollt, dann schaut euch das gerne nochmal an. Dazu noch was, Grisha? Nee. Aber das nächste Thema ist sehr spannend, wie ich finde. Genau, da bin ich jetzt heute bei der Sendungsvorbereitung drüber gestolpert. Und zwar die Firma ASICSLINE, die baut Mining-Hardware. Und die haben eine Pressemitteilung rausgegeben, in der auch Monero-Miner beworben werden. Und zwar gibt es da 2 Geräte. Einmal das Produkt FirstLINE mit 3 Millionen Hashes pro Sekunde bei 650 Watt Stromverbrauch für $5,000. Und einmal der große Bruder, die Powerbox mit 9 Millionen Hashes pro Sekunde bei 1800 Watt Stromverbrauch für $13,000. Und ich habe jetzt mal geguckt, auf Exodus.io gibt es so einen Kalkulator, der oder beziehungsweise die hatten da so Vergleich für Monero Mining Hardware, also ein standardmäßiger AMD Ryzen 5, was ja heute so aktuelle Desktop-Hardware ist, der schafft 7900 Hashes pro Sekunde. Ja, und da sind diese 3 Millionen beziehungsweise 9 Millionen Hashes pro Sekunde natürlich schon eine ordentliche Hausnummer. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen habe ich das mal in den, wie sagt man, Profitability auf Deutsch? Ja, in den, Profitabilität, nein, keine Ahnung. Ja, halt, Da kannst du halt ausrechnen mit deiner Hashrate und deinen Stromkosten, wie viel Gewinn machst du und wie viele Ausgaben hast du. Und weil dieser ASIC-Miner ja so unglaublich effizient ist, wie man da im Vergleich zum Ryzen-Prozessor sieht, kommen da bei mir absurde Zahlen raus, die ich kaum glauben kann. Mit dem Gerät, das hier die Powerbox, die 9 Millionen Hashes pro Sekunde herstellt, die würde sich bei mir in 13 Tagen amortisieren, oder wie sagt man? Ja, also 13 Tage für $13,000. Ja, richtig, jeden Tag über $1,000. Krasse Nummer. Und das in Deutschland, mit den Stromkosten in Deutschland, ne? Okay. Und was hast du da angesetzt pro Kilowattstunde? 30 US-Dollar Cent. Ja, krass. Ja, aber absurd. Warum sollte man überhaupt diese Produkte verkaufen, wenn die sich nach 13 Tagen rentieren mit Verkaufspreis? Ne? Mhm. Also mich macht das schon stutzig, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, also vielleicht auch mal eine Frage an die anderen hier in der Runde. Habt ihr irgendwie auf Reddit oder sowas mitbekommen? Gibt es da schon Reaktionen so aus der Community? Ist da jetzt wieder ein Hardfork angestrebt, was den Hashing-Algorithmus angeht? Oder wie ist da der Stand der Dinge? Also ich habe nichts mitbekommen davon. Ja. Ich habe überhaupt nichts über diese Miner gelesen. Ich kenne auch diese Firma nicht und ich bin über diese Firma schon mal gestolpert. Also zumindest konnte ich mich daran erinnern, dass es jemanden gab, der auch so Container-Hardware herstellt. Und das haben die bei sich auch auf der Webseite. Genau, ja. Die Meldung ist vom 2.11. Das ist jetzt halt auch noch relativ frisch. Ne? Heute ist der 8.11., also gerade mal 6 Tage alt, diese Pressemitteilung. Aber weißt du, aus welchem Land dieses Unternehmen stammt? Gute Frage. Aus den USA. Also zumindest ja genau hier St. Paul, Minnesota, von da kommt die Presseveröffentlichung. Eigentlich ja komisch, weil in den USA werden eigentlich keine so Chipsätze hergestellt, in so kleinen Auflagen. Ich meine, also $5,000, hier diese kleine Maschine, ist halt auch wirklich eine überschaubare Summe und könnte man schon fast mal ausprobieren. Ja, wobei, wenn sowas wirklich Realität werden würde, ich meine, du hast halt mit einem Gerät ungefähr 1% der Hashrate. Deswegen kommen halt diese absurden Zahlen auch zustande, weil sobald die verkauft werden, würde die Profitabilität halt wieder enorm runtergehen. Aber also das, ich meine, wenn man sich an den Kryptonite-Algorithmus erinnert, da gab es ja auch hier von Balkan Miner oder wie er hieß, ein Miner, der hat irgendwie 270.000 Hashes gemacht und war schon krass im Verhältnis zu CPU und bekannten Grafikkarten. Aber der sprengt ja sämtliche Rahmen. Ja. Also das ist ja völlig absurd. Also deswegen weiß ich nicht, würde ich das erstmal mit Vorsicht genießen. Ich sehe auch nichts. Super skeptisch. Ich habe noch nichts dazu gefunden. Wobei sowas ist, wird ja auch sehr häufig hinter verschlossenen Türen gemacht. Gerade weil es halt, ich meine, mit $5,000 alle 13 Tage, ne, ist schon, kann man schon mal machen. Ja. Ich bin echt kein Profi, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Miner in den USA hergestellt werden. Also die haben hier zwei Adressen auf der Webseite. Ne? Das eine ist Minnesota, USA und das andere ist Chiyoda City in Japan, Tokio. Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Hardware quasi aus Japan kommt und dass die Distribution dann quasi in Amerika sitzt, keine Ahnung. Ja, Chip Design und sowas vielleicht in Amerika und der Rest da. Aber ich halte das für, weiß ich nicht, also das ist zu schön, um wahr zu sein. Ich meine, man könnte das ja wirklich mal in dem Reddit posten und mal gucken, wie da die Reaktionen sind, ob da schon jemand was von gehört hat. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Hashrate ist stark hochgegangen bei Monero in den letzten 3 Monaten, sage ich mal. Ja, schon. Eigentlich stagniert die ziemlich. Was man immer hat, ist von diesen Two-Miners, in diesem einen Mining-Pool immer so Bumps für ein paar Stunden und dann wieder Drops. Aber im Grunde sind wir immer noch zwischen 1,4 und 1,6 Gigahash. Ja, es gab halt ein paar krasse Spitzen und das ist vermutlich Cloud-Mining. Ja. Dass man tausende Instanzen gleichzeitig startet Und anscheinend ist das halt eine, gibt es da viele Kapazitäten und es lohnt sich anscheinend auch. Der Monero-Preis ist ja auch angestiegen in letzter Zeit. Von daher kann ich das schon verstehen. Und ich meine, also wir haben das ja jetzt hier reingenommen, weil es Monero betrifft, aber die Geräte selbst sind halt eigentlich, oder also ich denke mal, deren Hauptmarkt wird auch Bitcoin sein. Also ich glaube, die hatten, was hatten sie hier? Genau, also die werben mit Bitcoin 410 Terahashes pro Sekunde für die kleine Maschine, Litecoin, Ethereum und Monero. Das sind die beiden, also das sind die vier Währungen, mit denen das Gerät beworben wird. Von daher kommt es mir auch schon sehr günstig vor für so ein Multigerät, das ist für gerade mal $5,000 verkauft wird. Tja. Das sind ja dann schon Multiple ASICs-Chips da, oder? Keine Ahnung. Vielleicht ist es vorkonfiguriert, vielleicht muss man das mit Monero bestellen oder so. Ach, das kann sein. Ja, aber zum Vergleich so ein Antminer, ne? Also so ein 2000 Euro teurer Antminer, die ja eigentlich so die, wie man am meisten hört zumindest, machen 100 Terahash. Also das Ding wäre 4 Antminer groß. Also schon, weiß ich nicht. Und das ist die Firstline, ne? Keine Ahnung. Das klingt für mich sehr scammy, I don't know. Till, kannst du es einfach die Karte mal in die nächste Sendung noch mit reinziehen? Ja, klar, machen wir eine wieder Vorlage. Das besprechen wir in der nächsten Sendung nochmal, was wir dann noch rausgefunden haben. So. Ja. Sweet. Gut, wo wir gerade schon beim Cloud Mining waren, kommen wir mal zum nächsten Thema und zwar das Thema Cryptojacking. Da habe ich heute einen Artikel gefunden in der Computerwelt AT und zwar hat die Firma, also Unit 42 von den Palo Alto Networks haben Untersuchungen gemacht, halt zum Thema Cryptojacking. Also da kommen, also drei Zahlen habe ich rausgepickt. 23% der Unternehmen weltweit, die Cloud-Infrastruktur nutzen, sind von Cryptojacking betroffen. Also schon mal, sagen wir, jeder Fünfte, ne? Jeder Vierte. 69% des gesamten öffentlichen Mining-Verkehrs werden in US-Systeme geleitet und die Mehrzahl der Monero-Knotenpunkte werden auch auf US-Systemen gehostet. Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass das so US-lastig ist. Mhm. Also ich mit den Monero-Nodes sind damit wahrscheinlich gemeint, oder? Mit Knotenpunkten? Ja, ich weiß nicht, ob du jetzt, also ob die alle Nodes meinen oder Mining-Nodes. Ich würde mal vermuten, dass sie eher Mining-Nodes, also dass auf Mining-Nodes begrenzt ist. Mhm. Aber ich weiß, dass viele so bei DigitalOcean liegen, aber auch Hetzner und OVH, das ist französisch. Ja, aber die machen doch kein Mining, oder? Nee, ich meinte jetzt normale Monero-Nodes. Du kannst auch mal, ich weiß jetzt nicht, ob es reinpasst, aber da gibt es so eine Monero-Node-Map, wo die Distribution der Nodes gut zu sehen ist auf einer Weltkarte. Ich meine, rein theoretisch kannst du das ja auch alles mit VPN und Tor-Netzwerken dazwischen manipulieren. Ne? Also inwieweit diese Zahlen dann auch wirklich aussagekräftig sind, keine Ahnung. Ich fand es halt nur mal interessant, überhaupt mal Zahlen dazu zu bekommen. Ja. Und mit Crypto-Jacking ist gemeint, dass Leute Cloud-Infrastruktur missbrauchen, um Coins zu meinen. Würde ich so verstehen, ja. Und dabei benutzen sie irgendwelche Test-Accounts oder gehackte Accounts oder bezahlte Accounts. Weißt du da was? Nee, also ich sag mal so, wenn ich das richtig lese, also 23% der Unternehmen weltweit, die Cloud-Infrastrukturen nutzen. Also das heißt, es müssen ja, ich sag mal, Firma XY nutzt Cloud-Infrastruktur von Amazon und irgendjemand betreibt darauf, also was weiß ich, Mitarbeiter oder sonst wie, oder eben jemand, der da sich reingehackt hat, benutzt das dann eben zum Crypto-Jacking. So würde ich das verstehen. Aber ja, so verstehe ich es jetzt auch, jetzt wo du es sagst. Genau. Ja, das ist schon krass. Ich kenne es nur aus dem privaten Umfeld tatsächlich, wenn Leute zu mir gesagt haben, Grisha, kannst du mal nach meinem Laptop schauen, der ist so langsam. Da habe ich tatsächlich schon Monero-Miner entdeckt bei Freunden von mir, die absolut keine Ahnung haben, was das ist. Und dann hast du direkt deine Adresse eingetragen und alles so gelassen? Nee, da war ein Teil, ich habe Anfang diesen Jahres auf einem Laptop von einer Freundin einen Monero-Miner entdeckt, der 2017 da drauf gewandert ist. Also der hat schon gar nicht mehr funktioniert, weil der Hashing-Algorithmus ja schon oft geändert wurde. Okay. Aber inzwischen, also ich sag mal, wenn man seinen Browser aktuell hält, also Firefox, die haben ja schon so Techniken, um genau das zu erkennen, ne? Also wann da Mining stattfindet. Ja, in Browser-Mining schon, ja. Aber keine Malware oder so. Nee, genau, also das war in Browser, ja. Ja. Ja, so, das dazu. Dann nächstes Thema. Das wird jetzt ein bisschen länger. Ach nee, das war eine kurze Meldung. Genau. Die Financial Crimes Enforcement, das Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN, verhängt zum ersten Mal eine Strafe gegen einen Bitcoin-Mixer. Und zwar Larry Dean Harmon, der Besitzer von Helix und CoinNinja, wurde wegen krimineller Geldwäsche angeklagt und mit einer Geldstrafe von 60 Millionen US-Dollar belegt. Ich hatte also im Nachgang zu dieser Meldung habe ich noch mal nachgeguckt. Also Helix alleine wurde beschuldigt, 300 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben. Und dann sind natürlich, also das Verhältnis von 300 Millionen Dollar Geldwäsche zu 60 Millionen Dollar US-Strafe wäre schon grob, ne? Also ist schon schmerzhaft. Weil das ist ja nicht das Geld, was er verdient hat oder was sein Umsatz war, sondern es ging ja nur, ich sag mal, eine Seite raus, rein, andere Seite raus und er hat ja nur einen Bruchteil davon wahrscheinlich abbekommen und da sind die 60 Millionen ja schon wirklich eine empfindsame Strafe, wobei ich natürlich keine Zahlen zu CoinNinja gefunden habe. Und ich kenne auch nicht die Zahl der Gebühren, die man da auf diesen Plattformen benutzt hat. Weiß ich auch nicht, aber das wird ja im Prozentbereich sein und also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so teuer ist. Ich weiß nicht, ob hier jemand anders aus der Runde da irgendwelche Zahlen zu kennt. Ich glaube, die wollten da natürlich ein Exempel statuieren wieder mal. Glaube ich auch, ja. Ja, aber die Frage ist ja wirklich, ist denn Coin-Mixing, ja, ist das kriminell? Also jetzt so mal als moralische Frage in den Raum gestellt, weil rein theoretisch, es muss ja für nichts Kriminelles sein. Es kann ja auch wirklich nur dem Schutz der Privatsphäre dienen. Es ist ja nicht gesagt, dass da jetzt, dass das Geld irgendwie nicht versteuert wurde oder dass das irgendwie mit Drogen oder Waffen oder sonst irgendwelchen kriminellen Aktivitäten zu tun hat. Es kann ja auch wirklich sein, dass da jemand nur seine Privatsphäre schützen will. Und dann finde ich schon wieder wenig legitim, da solche drakonischen Strafen zu verhängen. Macht sich dann jeder Monero-Nutzer auch damit strafbar? Weil wenn man Monero nutzt, tust du ja auch Coins mixen? Keine Ahnung, nee. Oder also, Outputs, da ne? Kommt gleich noch mal was, wenn wir auf das US-Justizministerium zu sprechen kommen. Ja. Die haben da auch so komische Auslegungen. Da bin ich mir auch nicht sicher, wie das zu verstehen ist. Ich meine mal gelesen zu haben, dass der Betreiber wusste, dass es Bitcoin, also dass es Tainted Bitcoin waren. Aber ob es so genau hundertprozentig stimmt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe es zumindest mal gelesen. Deswegen wären die 60 Millionen, das ist natürlich wieder ein übertrieben hoher Betrag, aber es wäre dann, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gerechtfertigt. Ja, also was ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen könnte, wäre, also jetzt um das Ganze irgendwie ja, rechtlich besser handhaben zu können, dass man quasi einmal den anschreibt und sagt, pass mal auf, du hast hier die und die Coins gemixt, die sind aber tainted und das ist die erste Verwarnung und bitte nimm deinen Dienst offline und dass man dann quasi im zweiten Schritt mit der dicken Keule kommt. Ich weiß nicht, vielleicht war es ja auch so, keine Ahnung, aber ich meine, direkt so eine 60-Millionen-Strafe, also ich kann mir auch vorstellen, dass das eben Signalwirkung jetzt auch auf andere Mixer haben wird und dass diese Dienste ja jetzt im Moment auch vorsichtig sind, wie sie weitermachen. Ja, aber war das nicht ein Hidden Service, dieser Helix? Das weiß ich nicht. Ich weiß es jetzt auch nicht. Vielleicht weiß es jemand im Jitsi, aber ich würde mal stark davon ausgehen. Können wir mal auf die Schnelle gucken, ob wir da was zu finden. Felix. Weil ich denke nicht, dass der Betreiber da seinen Namen auf die Seite geschrieben hat und gesagt hat, hier bei Law Enforcement Anfragen an mich weiterleiten, bitte. Ja. Wohl war Helix Mixer Bitcoin. Ja, komm, ich will jetzt auch nicht online googeln. Keine Ahnung, können wir vielleicht auch nochmal nachschauen, ob wir da was zu finden. Aber Helix war, glaube ich, auch, wenn ich das richtig gelesen habe, schon länger dicht. Irgendwie 2017 oder 2018 haben die, glaube ich, den Dienst eingestellt. Ja. Und CoinNinja war quasi der, der zuletzt noch aktiv war. Also dieses Helix ist sehr bekannt, auf jeden Fall. Das ging damals, als der geschlossen wurde, ja komplett durch die Decke. Ich weiß nicht, war das nicht auch der Betreiber, der dann gesagt hat, Bitcoin eignet sich einfach nicht für anonyme Zahlungen? Keine Ahnung, aber wäre schon sinnvoll, das von ihm zu hören, weil er ist ja da quasi an erster Stelle und weiß, dass, also was da technisch möglich ist. Weil ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren hat irgendein Betreiber, der seinen Mixer geschlossen hat, dann gesagt, er hat jetzt auch gelernt, dass Bitcoin sich einfach nicht dafür eignet. Und er empfiehlt Monero und Zcash oder das ist auch ein paar Jährchen her, aber irgendwas dämmert mir, dass da was in der Richtung mal war. Ich meine, das ist halt auch wieder so ein klassisches Beispiel von, also warum Privacy by Default so wichtig ist. Ne? Also sobald du das irgendwie als zweiten Layer oben drüber machst, dann kommt halt nachher jemand und sagt, also du hast ja was zu verheimlichen, da gucken wir mal ganz genau hin. Und wenn es einfach der Default ist, dann kannst du halt immer sagen, wieso, ne, ich benutze so, wie es gedacht war. Ja, richtig. Gut. So, haben wir das auch abgehakt. Nächstes Thema, ja genau, Südkorea, da hat jetzt auch wieder die Regulierung zugeschlagen. Dort werden Privacy-Coins nächstes Jahr eingeschränkt. Und zwar betrifft das alle Handelsplätze. Das soll ab März nächsten Jahres gelten. Und die Begründung der Regulierungsbehörde war da eben auch wieder das erhöhte Geldwäscherisiko bei anonymen Kryptowährungen. Der Umgang mit Dark Coins wird diesen Handelsplätzen untersagt. Und namentlich genannt in dem Artikel wurden Monero, Dash und Zcash. Mhm. Den Begriff Darkcoin höre ich auch zum ersten Mal. Ja, ich gebe mir auch so. Gleich kommen wir auch noch mal zu interessanten neuen Wortschöpfungen. Ja. Ob Darkcoin damit gemeint ist, einfach Privacy Coin oder ja, ob das Darknet Coins gemeint sind, weil die im Darknet benutzt werden? Privacy Coins. Also alles halt, wo die Ermittlungsbehörden quasi nichts erkennen können. Ne? Also Going Dark, das hören wir auch in Deutschland immer gerne, wenn es um Tor-Netzwerke und so weiter geht. Aber warum haben Sie dann Dash mit drin? Gute Frage, keine Ahnung. Okay. Ja, auf jeden Fall hat es da halt auch wieder zugeschlagen. Und Südkorea, ich hatte jetzt mal nachgeguckt, betrifft halt auch, also sind auch irgendwie über 50 Millionen Menschen, die da leben. Ach, da fällt mir gerade ein, Shapeshift. Kennst du Shapeshift? Nein. Auch ein größerer Exchange, sage ich mal. Die sind mittlerweile auch nicht mehr bei Monero am Start. Die haben auch Monero delistet diese Woche. Okay. Deswegen ist der Kurs auch so ein bisschen eingebrochen. Schlecht. War das, also weißt du, wo der herkommt? Nee, weiß ich nicht, aber die Frage. Was meinst du? Nee, also aus welchem Land? Also kommt er aus Europa oder? Ach so, oh, das weiß ich nicht. Aber Shapeshift hat mittlerweile auch KYC. Okay. Im Chat wird die Frage gestellt von Jay. Welche Privacy Coins gibt es denn neben Monero? Ernstzunehmende? Ja. Also ich glaube, Zcash ist halbwegs ernst zu nehmen, wenn man denn diese optionale Privacy dann einschaltet. Also zumindest hätte ich noch nicht gehört, dass es da auch irgendwas gibt, um das zurückzutracen. Aber das Problem da ist halt, man muss es wirklich als bewusste Handlung tun. Ne? Haben wir uns nicht drüber lustig gemacht? Und auf Twitter gab es da nicht so einen Rant gegen Zcash, dass man da einige Transaktionen wieder de-anonymisiert hat? Und da gab es auch diesen Report von gegen Privacy Coins, wo auch gesagt wurde, ja, Zcash, da ist schon was möglich, aber bei Monero konnten wir jetzt gar nichts tracen. Ach genau, das war doch hier im Zusammenhang von diesen Ausschreibungen, ne, von der IRS, die gesagt haben, hier, genau, wenn ihr Cypher, die Trace bekommt. Genau, ja, ja, ja. Doch, Cypher Trace, wie hießen die anderen? Warte, habe ich mir heute noch rausgeschrieben, eine Sekunde. Die Chainalysis. Cypher Trace, Chainalysis und Integra. Mhm. Ja, das genau. waren zwei, die jetzt quasi staatliche. Man hört ja auch immer den Namen Grin mal in der Monero Germany Telegram-Gruppe. Aber ich muss zugeben, ich kenne mich mit Grin nicht aus. Ja. Ich weiß nur, es hat ein paar Fans in der Monero Community. Ja, ja, ja. Also, ich kann auch dazu nichts sagen. Ich bin halt der Meinung, solange bei Monero noch keine Sicherheitslücken aufgetaucht sind, bleibe ich halt einfach dabei, weil der Track Record bis jetzt ist halt ausreichend gut. Ja. So, jetzt muss ich mal eben das richtige Fenster wieder finden. So. Okay, dann das nächste Thema, das US-Justizministerium hat einen Bericht zu Kryptowährungen veröffentlicht. Der nennt sich Cryptocurrency Enforcement Framework. Das, den deutschsprachigen Artikel und die Primärquelle werden wir wieder verlinken. Aber so ein paar Sachen, die ich da rausgepickt habe. Das eine war ein neuer Terminus, also zumindest für mich ist er neu. Das habe ich so noch nie gehört, diese Wortschöpfung. Anonymity Enhanced Cryptocurrencies, kurz AECs. Habt ihr das, also Richard, hast du das schon mal gehört? Nee. Ja. Also darunter werden eben auch wieder Kryptowährungen wie Dash, Monero, Zcash und so weiter zusammengefasst. Und dann schreiben sie noch, nach Angaben von FinCEN sind Anbieter von Anonymisierungsdiensten und einige AEC-Emittenten Geldtransmitter, also Geldtransmitter, wohingegen eine natürliche oder juristische Person, die lediglich Anonymisierungssoftware zur Verfügung stellt, dies nicht ist. Da, das habe ich nicht verstanden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Monero Mining Node betreibe, bin ich dann Emittent oder bin ich dann nur natürliche Person, die Anonymisierungssoftware nutzt? Schwierig. Also finde ich sehr schwammig formuliert. Total schwammig, ja. Die Behörde betrachtet den Einsatz von AECs als eine risikoreiche Aktivität, die ein Hinweis auf mögliches kriminelles Verhalten ist. Also mit anderen Worten, wenn du Monero-Transaktionen machst und jemand kriegt das mit, dann gilt das als risikoreiche Aktivität, die ein Hinweis auf kriminelles Verhalten ist. Also das heißt, im schlimmsten Fall müsste deine Bank dann schon zur Bankenaufsicht rennen und sagen, hier, der Herr so und so hat mit Kryptowährungen gehandelt. So würde ich das verstehen. Also mit AECs gehandelt. Dann müsste man im gleichen Zug ja auch eine Warnmeldung rausgeben, wenn jemand Bargeld bei der Bank einzahlt. Ja, so sieht's aus. Aber ich lese den Satz so. Wie gesagt, das ist jetzt alles nur US-Justizministerium. Ne? Das ist jetzt keine Rechtsprechung oder sonst wie. Aber ja, so würde ich den Text mal verstehen. Ja, okay. Das fand ich auch super interessant. In den meisten Fällen liquidiert die Abteilung beschlagnahmte oder eingezogene AECs nicht, da diese auf diesem Weg wieder in den Handelsstrom für eine mögliche künftige kriminelle Nutzung eintreten können. Das heißt, wenn du jetzt krimineller Drogenhändler bist und die konfiszieren deine Moneros, dann verkaufen die die nicht wieder. Die sind dann hin. Das fand ich interessant zu lesen. Das kann ich irgendwie kaum glauben. Monero passt. Also Sie schreiben ja auch bewusst nur in den meisten Fällen. Ne? Also das heißt dann, auch da ist ja die Hintertür wieder offen, aber fand ich trotzdem interessant. Hatte gerade irgendjemand was gesagt? Bin ich da jemandem übers Wort gefahren? Ja, im Grunde bringt das ja nichts. So, das ist ja scheißegal, wie viele Monero im Umlauf sind. Also die Begründung ist halt irgendwie mega stupid. Eigentlich macht es ja nur, dass alle übrigen Monero halt wertvoller werden, weil der Supply sich verringert. Ja, genau. Ja. Und gerade Monero mit der Tail Emission, da macht es ja noch weniger Sinn als bei allen anderen Kryptowährungen. Ja, also ganz komische Begründung. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das entgehen lassen, Geld zu verdienen damit. Das ja, ist ja allgemein üblich. Es kann ja sein, dass sie auch sagen, okay, ne, aber wenn das mal irgendwie zweistellige Milliardenbeträge dann sind, dann ja. Werden da schon irgendwelche Begehrlichkeiten geweckt? Hat Europa also gang und gäbe, dass beschlagnahmte Kryptowerte veräußert werden wieder? Genau, Grisha, ich hatte dir oder ich hatte das vorgestern oder so in die Gruppe geschickt. Da war doch auch irgendwie, wie viele Millionen hast du das noch zur Hand? Ich habe das gerade nicht. Boah, das waren so viele Bitcoin, ne? Ja. 69.000. 69.000 Bitcoins? Ja. Okay. Wenn ihr diesen Silk Road Seizure meint. Ja, meine ich. Also das, was jetzt quasi verkauft werden sollte oder verkauft wurde? Also sollen noch verkauft werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Fast 70.000 Bitcoin wechselten am 3. November die Wallet oder halt wurden. Da wurde eine Transaktion mit dieser Menge an Bitcoin gemacht. Ja, genau. Und damals wurden 600.000 Bitcoin verdient, beschlagnahmt wurden aber nur 170.000. Ja. Ja, also genau das sind ja solche Dinge, ne? Also genau da passt ja diese Meldung zu. Angeblich soll das bei Privacy Coins nicht passieren, aber so wie du, Grisha, sehe ich das auch, dass irgendwann, je nachdem wie wertvoll das ist, werden da schon Begehrlichkeiten geweckt. Ich meine, andererseits, ja. wenn sie wirklich Moneros verbieten, also gesetzlich, dann fällt es natürlich auch schwer, die dann zu verkaufen. Bringt doch eh nichts, sie zu verbieten. Naja, also das eine ist das Technische, was immer umgangen werden kann. Das andere ist das Politische, was dann halt schon Auswirkungen hat. Ja. Dann ist den Herren auch noch aufgefallen, dass Finanztransaktionen durch Finanzsanktionen durch Peer-to-Peer-Transaktionen umgangen werden. Ja, das ist wohl wahr. Keine neue Erkenntnis der letzten 100 Jahre. Genau, also wir hatten ja in der letzten Sendung schon darüber gesprochen, dass die Gesetzgeber genau darin eben auch ein Problem sehen. Und ja, dass das wohl auch einer der Punkte ist, wo sie gesetzgeberisch gegen vorgehen möchten, was ich halt echt kritisch finde. Also ich finde das ja alles nicht so gut, aber diese Peer-to-Peer-Transaktionen, wenn die verboten werden, dann wird es richtig schäbig. Und dann hatten sie eben auch noch so, um Geldflüsse zu verschleiern, wird dann halt auch häufig so zwischen XMR und Bitcoin hin und her geswitcht und das haben die dann in dem Text als Chainhopping bezeichnet, auch wieder so ein Terminus, den ich noch nie gehört habe vorher. Ich kannte den. Okay. Und also in dem kompletten Artikel haben sie dann auch noch so Grafiken dargestellt, also dass die nicht nur Chainhopping machen, sondern quasi auch noch Chain- und Plattformhopping. Ne? Also das heißt, was weiß ich, sie kaufen Bitcoins auf Marktplatz X und wechseln das dann um in Monero, verschieben die Monero dann von Marktplatz X auf Y und da setzen es dann um in USD-Tether und dann gehen sie zur dritten Börse und machen da die Tether dann zu echten Dollar und so. Also ja, da wird sich schon viel Mühe gegeben zu verschleiern. Habt ihr noch was dazu? Nee. Dann kommen wir jetzt, das war eigentlich so mein geplantes Rausschmeißer-Thema, aber wir haben ja noch eine Meldung danach, und zwar kurze Gossip-Meldung. Also im Wahlkampf wurde Donald Trumps Kampagnen-Webseite gehackt. Als ich die Meldung gelesen habe, da war allerdings schon alles wieder hergestellt. Und also 30 Minuten nach dem Hack war die Seite schon wieder zurück. Also wahrscheinlich werden sie da einfach nur den DNS-Eintrag auf einen neuen Server gelenkt haben, wo dann quasi das Backup der alten Seite war und dann lief wieder alles. Was ganz witzig war, also ich habe dann Screenshots gesehen von der gehackten Webseite. Derjenige, der es gemacht hat, der hat da halt zwei Monero-Adressen angegeben und hat behauptet, er hätte intime Daten oder geheime Daten quasi über die Trump-Kampagne. Und diese beiden Wallets, die waren dann halt so gedacht, also wenn du an die eine Wallet spendest, dann bringst du damit zum Ausdruck, ja, veröffentliche die Dokumente, und die andere Wallet war für, nein, nicht veröffentlichen. Also eine Abstimmung. Ja, ja, genau. So ein Voting-System, welche Wallet mehr bekommt, ja, das wird ausgeführt. Also auch eine Erpressung. Nee, wieso? Du kannst dich ja auch der Stimme enthalten. Nein, der Hacker hat auch noch Ach so, ja, Daten erpresst, ne? Nein, er hat ja nur gefragt, ob die jemand haben möchte. Ja, das war mein Rauschmeister-Thema. Die letzte Meldung, Grisha, war wieder von dir. Ja, Cake Wallet hat auf iOS zumindest ein neues Design-Update bekommen. Und mit diesem Design-Update kam auch ein Bug, von dem ich betroffen bin. Wenn ich jetzt meine Cake Wallet-App starte, kommt nur noch ein weißer Screen und ich kann nicht auf meine Wallet oder die App allgemein zugreifen. Und wie man das umgehen kann wieder, damit es wieder funktioniert, ist die App zu deinstallieren und wieder installieren. Und dann meldet man sich an, wieder mit dem Seed, den man sich vorher natürlich aufgeschrieben hat. Man wäre ja schön, wenn man den Seed nicht aufschreibt von der Wallet. Wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du Pech. Ja, dann musst du jetzt hoffen, dass die Entwickler ein Update pushen, damit es wieder funktioniert und du dann schnellstmöglich dein Seed aufschreiben kannst. Kleiner Hinweis, ich habe mein Seed nicht aufgeschrieben. Aha. Aber ich dachte, ich hätte es getan. Und in dem Dokument, in dem dieser Seed drinsteht, habe ich aber nur den Backup-Seed für das iCloud-Backup drinstehen. Und was jetzt auch in dieser neuen Version rausgeflogen ist, ist das iCloud-Backup. Das klingt alles sehr... Aber ich war mir immer so sicher, ich hätte den Seed, aber es war halt nur diese Passphrase für das iCloud-Backup. Ja, sehr ärgerlich für mich. Ich hoffe, die Entwickler kriegen es so hin, dass ich das Update installiere, Cake Wallet öffne, mich wieder einloggen kann mit meinem PIN-Code und dann den Seed rausschreiben kann. Was für ein iPhone hast du? iPhone 11 Pro, 64 GB in weiß. Okay, Flex, also mit Notch-Stern. Ich vermute, ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass das, weil das ja so ein Visual-Bug eigentlich nur ist, dass das irgendwie mit der Notch zusammenhängt. Aber. Ja, möglich. Also, meiner Meinung nach sollten sie es wieder hinkriegen. Zur Not könnte man ja auch die alte Version nochmal als Update ausspielen. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Sendung. Es sei denn, weiß ich nicht, ob der Chat noch irgendwelche Themen hat, über die wir sprechen sollen, wollen, können, müssen. Ja, dann war das doch eine nice Sendung. Genau, dann der Termin für die nächste Sendung wäre der 13.12. Um 18 Uhr wieder hier im Jitsi-Kanal und live auf YouTube. Und dann würde ich sagen, habt einen schönen Restsonntag, macht's euch gemütlich und bis nächsten Monat. Tschüss. Ciao.